Vormarsch ins Weite, der Weg geradeaus, ein Sturm für Freiheit und Recht. Doch an unserer Seite der Wind eisig braust, so ziehen wir ins letzte Gefecht, Gefecht. Wer wird uns als Ehren, wenn wir nicht mehr sind? Wer hütet die Heimat, das Land? Wer schützt unsere Frauen, die Wälder, das Kind? Wer hält den Gefahren noch stand, noch stand? Es ziehen diese Fragen durch Seele und Herz, man hofft auf Erlösung nun bald. Begleitet von Hoffnung und Trauer und Schmerz, spricht Odin mit mächtiger Gestalt, Gestalt. Wer wird uns eins ehren, wenn wir nicht mehr sind? Wer hütet die Heimat, das Land? Wer schützt unsere Frauen, die Wälder, das Kind? Wer hält den Gefahren noch stand, noch stand? Und plötzlich erleuchtet die Sonne überall, die deutsche Jugend erwacht. Nun ziehen unsere Väter mit Freud nach Walhall, vorbei ist die dunkle Nacht, die Nacht. Wer wird uns als Ehren, wenn wir nicht mehr sind? Wer hütet die Heimat, das Land? Wer schützt unsere Frauen, die Wälder, das Kind? Wer hält den Gefahren noch stand, noch stand? Später wurde uns anvertraut, uns Jungen noch alle Zeit. Nach ihrem Bilde wird Deutschland erbaut, ein Ende dem blutigen Streit, dem Streit. Wer wird uns als Ehren, wenn wir nicht mehr sind? Wer hütet die Heimat, das Land? Wer schützt unsere Frauen, die Wälder, das Kind? Wer hält den Gefahren noch stand, noch stand? Wer wird uns eins ehren, wenn wir nicht mehr sind? Wer hütet die Heimat, das Land? Wer schützt unsere Frauen, die Wälder, das Kind? Wer hält den Gefahren noch stand, noch stand? Noch stand, noch stand, noch stand.